Wiederverkörperung, ewige Wiederkehr, Auferstehung. Wer wie ein Rishi meditiert und in alten Texten, in verdächtigen Wissenschaften gesucht hat, wird sich notgedrungen dafür interessiert haben, das kennenzulernen, was an Wahren, an dem Wiederverkörperungsglauben dran ist. Der Buddhismus bezieht sich hierauf in den Kalama Sutra und Anguttara Nikaya. Die Yogis sprechen von der Wiederverkörperung, die Katharer, die Kelten, die Gnostiker und das primitive Christentum, die Ägypter und auch die Griechen mit Herodot, Platon und Pythagoras in den Mysterien von Eleusis und der Demeter, deren griechischer Name Thesmophoria lautete. Herodot war darin eingeweiht worden und in denen Osiris in Heliopolis. Es ist ihm verboten, darüber zu sprechen, doch Lukrez tut es, wenn er sich auf seinen Glauben bezieht. Für die Buddhisten ist derjenige ein vollkommener Heiliger, der alle seine Wiederverkörperungen erinnert, Arhans. Aber die Buddhisten glauben nicht an die Seele. Was ist es dann, das sie wiederverkörpert? Eine Angelegenheit ist Buddha und eine andere der Buddhismus. Buddha war ein asketischer Krieger, ein Arier der heroischen Kaste, ein Kshatriya, der die Unsterblichkeit in direktem Angriff und mit den Waffen des Kriegers anging, mit gezücktem Schwert, wie es viele Jahrhunderte später Parzival tat, ohne Gott, ohne Seele, doch mit seiner hyperboreischen Begeisterung und nur mit dem Gedanken an seine Geliebte. Und er wurde ein Arhans. Alle seine Wiederverkörperungen erinnernd. Welche Wiederverkörperungen? Ein Befreiter, ein Buddha, ein Erweckter, also Arhans. Auch der 9. Avatar des Vishnu. Der Bodhisattva danach, der nach Belieben verkörpert, um den Schlafenden zu helfen und sie aufzurütteln, der göttliche Missionar, Nirmanakaya. Wie alle Dinge, die vom 5. Plan der Offenbarung an abwärts geschehen, wenn das Erlöschen bereits schwach geworden ist und jene eigenartige feindliche Macht gefunden hat, die alles verdorben hatte, zusammen mit dem Yuga des Kali, mit dem düsteren eisernen Zeitalter, so ist der Glaube an die Wiederverkörperung dazu übergegangen, eine Fantasie mehr zu sein, teuflisch verfälscht durch minderwertige Denkweisen, den Aberglauben und die Unwissenheit. Was symbolisch zu verstehen war, ist wörtlich genommen worden, so dass dies zusammen mit dem christlichen Exoterismus und seiner Unsterblichkeit aller die Religion und der Glaube der Massen darstellt, sie sind dafür geschaffen, ein gewöhnlicher Herdentrieb, ein Opium für das Volk. Auf jeden Fall und aus der Notwendigkeit heraus, uns nun mit dem Thema zu befassen, um mit dem Verständnis des esoterischen Hitlerismus fortzufahren, müssen wir dies auf die einzig mögliche Art tun, ausgehend von einem Erlebnis, das heißt einer bestätigten Wahrheit. Das war die alte Methode der Rishis, der Seher, derjenigen, die sahen. Mein Erlebnis ist, das Ich zu fühlen. Dieses Thema habe ich in Wir, Buch der Auferstehung und in Nietzsche und Shivas Tanz behandelt in Bezug auf die ewige Wiederkehr. Nun werden wir die Wiederverkörperung behandeln. Ein jeder auf dieser Welt muss von einem Erlebnis ausgehen, wenn er sich selbst und auch seiner Wiederkehr treu sein will, sofern er erkennen möchte. Es ist irrig und gefährlich, den Anspruch erheben zu wollen, dass unsere Erlebnisse mit anderen geteilt werden. Eine Sache, die man als einfach hinnehmen könnte, das Erlebnis des Ich, sein Ich zu fühlen, könnte uns natürlich und verallgemeinert erscheinen. Aber jedes Mal, wenn ich andere gefragt habe, ob sie ihr Ich empfinden, das ausschließliche Ich inmitten des Universums, hatte ich keinen Erfolg, dieses akute Erlebnis zu durchdringen und befand mich wie vor einer undurchdringlichen Mauer. Im Gesicht des Befragten erschien beinahe immer ein Ausdruck des Erstaunens und der Verwirrung. Seltsamerweise hatten sie ein solches Erlebnis nie gehabt. Das war nicht ihr Ton. Das Erfinden des Ich ist das Zeichen, das auf einen wachen Wir hinweist. Ich gelangte zu dem Extrem zu glauben, dass in der ganzen Welt nur ich alleine mich als ich fühle. Was aber mehr in das Thema der ewigen Wiederkehr fällt, wie wir später sehen werden. Hiervon ausgehend, sein Ich zu empfinden, muss ich folgern, wenn ich sterbe, sollte ich sterben, obwohl mein Ich, das Ich-Gefühl verschwindet, muss dies augenblicklich sein, denn einmal wird jemand sich wieder als Ich fühlen und dieses Ich werde ich selbst sein. Auch ein nicht übertragbares Erlebnis. Nun gut, das, was ich in der Zukunft innerhalb eines Zeitraums voraussetze, kann ich ebenso gut auf die Vergangenheit anwenden, die Zeit wie einen Kreis verstehend, in der Weise, bevor ich mich in dieser Runde als ich empfand, plötzlich im Alter von 2 oder 3 Jahren, bevor ich geboren wurde, hat sich einmal jemand in diesem Universum auch als ich gefühlt. Und jenes Ich war ich selbst. Wenn ich dies erinnern konnte, wäre ich ein Ahans. Die Yoga behaupten, eine Technik zu beherrschen, um dies zu erreichen, soweit, dass sie sogar den Körper jenes Ich der Vergangenheit wie der Zukunft sehen können. Denn ein Kreis wird aus Punkten geformt und die Zeit kann ein ewiger unbeweglicher Punkt sein. Von einem Mittelpunkt in der Höhe wird man den gesamten Kreis umfassen. Gut, dies könnte die Vision der Wiederverkörperungen und ebenso die Vision der ewigen Wiederkehr sein. Und damit beides sich erfüllt, brauchte man keine Seele zu haben, sich nicht einmal an die Zeit zu halten. Es wäre eine Ewigkeit innerhalb der Zeit, wie sie sicherlich Nietzsche begriffen hat, sie erlebte, bis er wahnsinnig wurde. Siehe mein Buch »Nietzsche und Shivas Tanz«. Die allgemeine Auffassung der Wiederverkörperung durch Theosophie, okkultistische Sekten und Rosenkreuzer ist zum großen Teil dem Glauben entnommen, der in Indien in Umlauf war, sowie tibetanischen Texten wie der Barde Tödol oder Buch der Toten und dem Mahayana und Hinayana Buddhismus, sie wortgetreu übernehmend, ohne die einzig gültige symbolische Deutung zu berücksichtigen, auch für das Buch der Toten aus Ägypten.